eine Ahnung, was zu trinken. Das nächste Stück heißt schwere Gedanken. Nee, komm mal, tanzen mal einer. Nee, komm mal, tanzen mal ein bisschen nach vorne. Schwere Gedanken. Dankeschön.